herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 30, 2014. Ja. Ganz schön schwierig heute, sich zu konzentrieren auf die entsprechenden Themen. Aber ich sag mal, es ist halt kein politischer Podcast, naja, nicht generell jedenfalls, ja. So die Newsmeldungen im Moment, die bringen mich richtig die machen mich richtig wütend, ja. Also da ich bin wirklich sehr sehr sauer auf die westlichen Medien, ja, auf diese unglaubliche Propaganda, die da veröffentlicht wird momentan. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mal wieder nicht zu erwarten, dass massive Schritte eingeleitet werden gegen beispielsweise die US-Spione, die völkerrechtswidrig gegen die Menschenrechte verstoßen, bei uns spionieren. Aber immerhin eines wurde die Woche angestoßen. Deutschland soll Verschlüsselungsland Nummer 1 werden. Ja, also bei der Verschlüsselung, bei dem Schutz von privaten Daten soll die Bundesrepublik Deutschland eben die Nummer 1 werden. Und das hört sich doch mal gut an. Was dann letztendlich von der Bundesregierung dann umgesetzt wird, das ist natürlich was anderes. Aber das Bekenntnis zu diesem Verschlüsselungsstandort Nummer 1, das hört sich doch schon mal zumindest vielversprechend an. Ja. Dazu sollen eben verschiedene Sachen initiiert werden, ja, auch der Ausbau beispielsweise von D-Mail, ja, das allerdings von vielen als nicht sicher eingestuft wird, und Sicherheitsexperten warnen sogar vor dem Nutzen davon, aber man könnte das ja auch verbessern, ja, und die, sagen wir mal, die möglichen oder die Kritikpunkte, die eben von diesen Sicherheitsexperten kommen, vielleicht dann zur Kenntnis nehmen und eben da entsprechend reagieren, dass eben sowas wie D-Mail auch sicher wird. Obwohl ich selbst persönlich das nicht als die richtige Richtung empfinde, die E-Mail, denn jede normale PGP-GBK-Verschlüsselung ist wesentlich sicherer und ohne zusätzliche Hardware, ohne zusätzliche Kosten für die Benutzer eigentlich nutzbar. Das Einzige, was da eben fehlt, ist eine, sagen wir mal, Oberfläche, eine Schnittstelle, die eben das einfache, quasi halbautomatische System das halbautomatische Verschlüsseln dann eben macht im Hintergrund. Das wäre wichtig, aber man braucht hier keinen Moloch, den man wieder aufbauen muss für ein System, das dann letztendlich noch nicht mal so sicher ist wie das System, das eigentlich schon existiert. Es muss nur genutzt werden. Ja. Interessant, aber trotzdem die Anwandlungen, die Aussagen. Man will eben die Sicherheit zuerst auf den Plan setzen in diesem Nachgeschmack von der NSA-Affäre eben dieses schamlose Ausspionieren der Amerikaner, dass eben hier dem ein Riegel vorgeschoben wird. Politisch ist es eben sehr brisant, da kann nicht so viel gemacht werden, wie zum Beispiel die Nutzer eben so können. Man kann aber solche Projekte eben anstoßen und wie es hier heißt, auch schreibt, Privatsphäre als Standortfaktor, und das wäre doch genau das, was ich auch im letzten Podcast schon angesprochen habe, eine Umkehr von dieser diesem Trend, alles mit US-Diensten zu nutzen, stattdessen Selbstdienste zu machen, online zu bringen, die dann eben die Prämisse haben, dass man nicht dem der US-Jurisdiktion untersteht. Entsprechend müssen dann zum Beispiel auch keine Firmen mit der NSA zusammenarbeiten oder irgendwelche Daten übergeben, weil das eben bei uns nicht nur keine Pflicht ist, sondern es wäre schlicht und ergreifend bei uns verboten. Ja. Von daher wäre die Idee sehr, sehr gut, muss allerdings jetzt richtig angestoßen werden. Das kann nur die Regierung machen, das können die Privatleute nicht. Die Privatleute können ihre eigene Kommunikation verschlüsseln, aber eben nicht anstoßen, dass eben der Wirtschaft was passiert oder dass eben Startups kommen in Deutschland, die dann eben hier richtig reagieren darauf. Das kostet nämlich jede Menge Geld, Investitionen, gegen einen, sag ich mal, übermächtigen Gegner, ja, und da braucht man schon lange Atem und zumindest mal die Unterstützung von offizieller Seite her, und die könnte es eben jetzt durchaus wieder geben. Also es könnte durchaus ein Schuss ins eigene Bein gewesen sein, ja, diese massenhafte Spionage der USA, denn jetzt werden viele europäische Länder eigene Möglichkeiten suchen, wie das verhindert werden kann, wie die Daten geschützt werden kann. Letztendlich heißt das wiederum, dass man weniger Daten bekommt, als man vielleicht vorher mit rein gezielten Überwachungen bekommen hätte. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Trend, der muss jetzt beobachtet werden. Wie gesagt, die Euphorie hält sich natürlich da durchaus in Grenzen, weil es ist sehr, sehr viel zu tun, und da muss jetzt erstmal nach diesen Worten müssen jetzt auch erstmal Fakten geschaffen werden und dann eben die entsprechenden Dienste positioniert werden gegen die Konkurrenz aus den USA, und dann brauchen wir auch was Greifbares. Ich sag nur mal die europäische Suchmaschine, die mal vor was weiß ich wie vielen Jahren geplant war, da denkt ja heutzutage kaum noch jemand dran. Die verlief dann im Sande so, weil eben die Bürokratie zu heftig war. Man hatte eigentlich schon in der Theorie die Systeme geplant, ja. Aber es hat sich dann zum Sande verlaufen, ist dann zum Sande verlaufen. Und das geht eben nicht. Da muss eben was Sinnvolles ran. Also, das heißt, da müsste ein Portal errichtet werden, wo normale Menschen einfach hingehen können. Das hätte eben müssen dann stark beworben werden. Ja. Und da hätten wir mal gesehen, wie sich das entwickelt. Aber, so war es eben nicht. Und genauso muss man auch aufpassen, wenn man jetzt neue Dienste bringt, eben als Konkurrenz zum Beispiel, ich habe es letzte Sendung auch schon mal gesagt, zum Beispiel zu dem Google Docs, ja, oder ähnliches, oder Social Networks auch, ja, dass da zum Beispiel dann gleich genug gemacht wird und das vor allem auch angeboten wird, und zwar zeitnah. Das heißt, man muss die Sachen auch rausbringen. Ja. Startups, die müssen was auf den Markt schmeißen, ja, und dann mit dem Markt wachsen. Ja, so ist es. Und wer da immer nur redet und redet und redet, ja, dann noch ein Jahr ein geschlossener Beta macht, ja, oder eine Alpha, und dann ist die Sache tot. Ja, das muss ruckzuck gehen. Ja. Und natürlich auch die entsprechende Werbung darf da nicht fehlen. Ja. Alle Social Networks, die momentan hier lokal gibt, also in Deutschland, sage ich jetzt mal, sind also da wollen wir nicht drüber sprechen, ja, katastrophal, unglaublich, an die falsche Zielgruppe gerichtet, ja, und das ist einfach ein großer Haufen Mist, sage ich ganz ganz knallhart, ja, was es momentan bei uns gibt. So geht es nicht. Gut, ich komme mal zu der nächsten Newsmeldung, die da ziemlich stark mit reinspielt. Denn nicht nur die Europäer, nicht nur die Deutschen haben hier mal ihre Strategien überdacht, ja, sondern auch die Chinesen überdenken jetzt gerade nochmal, inwiefern sie überhaupt eine Position haben im Internet, ja, und da wird dann auf einmal klar, dass China genau wie der Rest der Welt ziemlich abhängig ist von den USA, was das Internet betrifft. Man glaubt es kaum, und das soll sich jetzt ändern. Und zwar mit mehr Root-Server für DNS. Und das möchte jetzt hier das chinesische CNNIC ja, pushen, sage ich mal, und will hier eben damit sein Internet quasi auch ein bisschen mehr in die eigene Hand nehmen, ja, sein Internet, ja. Wem gehört eigentlich das Internet, genau? Jedem, denkt man. Falsch, den USA, bis jetzt. Ja, da muss einiges gemacht werden. Auch was Root Server betrifft, müsste auch in Deutschland hier einiges getan werden, denn es ist so, dass wir eben zu wenige autarke Systeme haben, ja, um eben tatsächlich von einer Unabhängigkeit zu sprechen. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass eben die einzelnen Länder hier auch reagieren. Inwiefern das dann notwendig ist, dass wir zum Beispiel einen zweiten Root-Server in Deutschland haben, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist ja bekannt, dass der Root-Server in Frankfurt am Main eben unterwandert ist. Da müsste man vielleicht auch mal was machen. Ich denke, dass es auch, was ich auch schon vor etlichen Sendungen gesagt habe, Möglichkeiten in Betracht gezogen werden soll, wie man denn hier das Internet routet. Ja, das halte ich für sehr wichtig. Die Telekom ist ja dabei, sowas zu machen, ja, dass eben zum Beispiel Traffic, der für Deutschland, von Deutschland aus losgeschickt wird, für Deutschland bestimmt ist, dass der eben nicht mehr übers Ausland geroutet wird. Das wäre eine Sache. Ich denke, dass wir uns aber auch vielleicht massiver schützen müssen und das Ganze auch mal überlegen, ob wir dann jetzt sowas wie ein Gateway nutzen. Ja, also technisch jetzt zwar falsch, aber ich denke, es ist klar, was damit gemeint ist, dass wir uns auch im Notfall auch vollkommen autark das Internet betreiben können, nutzen können und dass eben auch Angriffe von außen dann eventuell gestoppt werden können an einem solchen Gateway. Das hat natürlich aber auch sehr, sehr viele Probleme und vor allem sehr viele Gefahren bringt es mit sich. Ja, eine solche, ja, Anführungszeichen, Kontrolle des Internets ist ja eigentlich genau das, was man nicht haben möchte. Ja. Nur auf der anderen Seite ist nun mal so, wenn ein Land das probiert, alles zu kontrollieren und die anderen Länder nicht, dann wird das andere Land eben auch alles tatsächlich kontrollieren. Somit müsste man eben dagegen halten, ja, so leid mir das persönlich auch tut. Aber wie wäre es denn mit einem vereinigten Internet? Ja? Das heißt also, im Prinzip das Internet nicht mehr als Ganzes sehen, wo eben nur ein Land momentan alles in der Hand hat, sondern viele verschiedene Internets, die eben dann miteinander verbunden sind. Im Prinzip ist ja die Infrastruktur so aufgebaut, man müsste es nur eben politisch auch betreiben und eben auch die Server absichern. Ja. Inwiefern der Root-Server in Frankfurt dann eben hier noch zu befreien ist, das möchte ich noch dahingestellt sein lassen, aber da sage ich auch ganz klar, da wird es in nächster Zeit auch keine Lösung geben. Insgesamt finde ich, ist es sehr, sehr gut, wenn das Internet, wenn die einzelnen Staaten sich hier weiter unabhängig machen davon. Ich bin auch der Meinung, dass solche nationalen Internetdienste oder Internettransportsysteme durchaus Berechtigung haben. Ein lokales Internet, das sicher ist, ist eigentlich nichts Verwerfliches. Ja, finde ich. Und das, auch wenn es eigentlich dem Grundgedanken des Internets widerspricht, denke ich, das ist die einzige Möglichkeit, wie man sich durch solche Attacken schützen kann. Denn eins ist klar, solange unsere Daten über US-kontrollierte Server laufen, dann sind die Daten nicht sicher, weil die USA eben eine andere Gesetzgebung haben, wo das eben absolut okay ist. Und bei uns ist es eben nicht okay. Und wenn sich das nicht vereinbaren lässt, dann muss man das abschotten, ja, und dann eben versuchen, Möglichkeiten zu finden, wie trotzdem Daten fließen können, ja, aber eben nur die Daten dorthin fließen, die auch wirklich dorthin müssen. Ja. Ob wir allerdings in der EU uns einigen könnten, zusammen, das möglich, also, lasse ich auch nochmal dahingestellt sein. Großbritannien zählt schon gar nicht mehr zur EU, muss ich ganz klar sagen. Aber darum geht's nicht. Es geht um Spanien. Nämlich, was die diese Woche gemacht haben, das ist grotesk. Ja, das ist sowas von grotesk. Man denkt gerade, man ist hier bei einem Haufen Anfänger, die eben jetzt hier Amateuren, ja, die eben probieren, das Internet zu kontrollieren, ja, angefeuert von der Content Lobby, ja, die meint, alles und jeden zu kontrollieren zu müssen im Internet, ja, und das Unglaubliche ist tatsächlich verabschiedet worden, ein Steuerentwurf, der sogar Weblinks besteuert. Das ist an Absurdität nicht mehr zu übertreffen. Das ist absurd, das ist Absurdität pur. Ja. Ich bin fassungslos. Zuwiderhandlungen sollen bis zu 300.000 Euro oder 6 Jahre Haft nach sich ziehen. Ja. Und der spanische Bildungsminister sieht das als Pionierleistung für Europa. Ja klar, wenn man Europa zu einem unfreien Hort des Kapitalismus machen will und zu einem Hort, bei dem Menschenrechte und Informationsfreiheit nicht mehr zählen, dann war das wirklich eine Pionierleistung für Europa. Die Spanier sollten sich hier, die spanischen Verantwortlichen sollten sich hier schämen, in den Boden schämen, was sie da getan haben. Ja. Für uns wird es erstmal wohl keine große Auswirkung haben, weil dieses Gesetz hat außerhalb Spaniens überhaupt null Gültigkeit. Jedenfalls noch nicht. Und ich schätze auch, dass das hoffentlich früher oder später beim Europäischen Gerichtshof kassiert wird, denn ich denke nicht, dass hier keiner klagen wird in Spanien dagegen. Was hier dann eben als Schutz für Journalisten und Fotografen verkauft wird, ist eben nichts anderes als eine massive Zensur des Internets. Und das ist einfach, geht einfach viel zu weit. Ja, was heißt es jetzt konkret? Also das ist in der Tat so, dass Textzitate bis sogar zu normalen Hyperlinks, ja, unter Urheberrechtsschutz gestellt sind, ja, und damit eben auch nicht mehr, ja, so zu machen sind, ohne dass vorher eben etwas gezahlt wird. Ja, und das ist einfach eine unfassbare Sache, finde ich. Unfassbar. Ich empfehle nochmal den Artikel hier durchzulesen. Ja, das Leistungsschutzrecht, das in Deutschland in Kraft getreten ist, das war ja auch so ein vollkommen sinnloses Ding von Idioten gemacht, um hier die Leute zu kontrollieren, muss ich ganz klar sagen. Ich kann es nicht mehr ohne Kraftausdrücke sagen, ganz, ganz klar. Aber das, was hier in Spanien passiert ist, das ist noch wesentlich schlimmer. Und da müssen die EU-Gerichte ran. Ja. Aber wie gesagt, im Moment kann das natürlich uns egal sein. Und das Einzige, was man daraus lernen kann oder vielleicht machen sollte, ist ein Boykott sämtlicher Medienseiten in Spanien. Ja, komplett. Nicht, dass sich das bei uns, dass sich da bei uns irgendeiner dafür interessieren würde, aber falls doch, keine spanischen Verlage mehr verlinken, ja, damit die das auch eiskalt zu spüren kriegen erstmal und erst und dann erstmal abwarten. Also bei uns braucht jetzt erstmal keine Panik aufzukommen. Aber für die Spanier, für die spanischen Internetnutzer tut mir das wirklich sehr leid und wir werden euch im Kampf gegen diesen Wahnsinn auch auf jeden Fall auch unterstützen. Und moralisch hier auch stärken dann. Ja, unglaublich. Tut mir echt leid für eure Regierung. Ich hoffe, die kriegt von der EU noch gewaltig eins reingepfeffert. Ja, der YouTube-Musikchef, ja, der hat jetzt Google auch gewaltig eins reingepfeffert. Der hat nämlich gekündigt. Google will ja schon seit einiger Zeit einen Bezahlservice für YouTube auf den Markt bringen, um dort eben Musikvideos, sowas wie so eine Art Flatrate für Musikvideos einzuführen gegen Bezahlung. Und da wären dann eben oder sollen eben dann viele Labels da vertreten sein, so dass man dann eben legal und auch in größerem Maßstab Musik eben nutzen kann. Jetzt werdet ihr fragen, wieso denn über YouTube? Ja. In der Tat ist es so, dass in etlichen Ländern YouTube also quasi schon, naja, was soll ich sagen, ein Exklusivservice ist für Musik anzuhören. Ja, es ist in der Tat so, dass viele, viele Jugendliche in einigen Ländern zum Beispiel YouTube eben die Musik nur noch auf YouTube hören. Kein Musik-TV mehr, kein normales, keine CDs mehr, nur noch auf YouTube wird Musik gehört. Bisher kriegen da die Verlage natürlich, die Labels eigentlich nicht viel davon. Ja, man hat sich zwar geeinigt, aber mit diesem Musik-Abo-Service über YouTube könnte natürlich noch einiges reinkommen an Geld. Ja. So denkt man jedenfalls. Warum jetzt allerdings hier Chris LaRosa auf einmal Google verlässt und damit natürlich auch diesem Vorhaben von Google einen massiven Schlag versetzt, das ist noch nicht ganz klar. Ja? Es ist klar, dass es ein großer Verlust ist, aber nicht mehr. Aber noch nicht, warum das gemacht wurde. Man weiß nur, er möchte bei einem Start-up-Unternehmen anfangen. Ja. Aber ehrlich gesagt, so eine Entscheidung kommt ja nicht so aus dem Bauch heraus. Und ich denke, entweder sieht es da mit YouTube Music ziemlich schlecht aus, so dass der einfach keine Perspektive sieht für den Dienst. Oder es sind eben Gründe. Naja, aber die kann man natürlich jetzt spekulieren. Vielleicht hat ihm einfach das Vorgehen nicht so gefallen, ja, weil mit Samthandschuhen wird er gerade nicht gekämpft. Und möglicherweise soll es ja immer geben, dass also die Google-Mitarbeiter so einen Umgang nicht gewohnt sind, wenn dann auf einmal Google genau sich so verhält wie die Firmen, die man eigentlich verschmäht und mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will, ja, als überzeugter Googler. Dann kann einem das schon ein herber Schlag versetzen. Ich kann das durchaus nachvollziehen, ja. Und das könnte dann natürlich auch ein Grund dafür sein. Ja. Gut, wie gesagt, also Spekulation über Spekulation. Wissen tun wir nichts. Ist ja scheint ja üblich zu sein in dieser Zeit, aber immerhin erwähnenswert, dass das ein ziemlich herber Schlag dafür oder gegen YouTube Music ist. Die elektronische Gesundheitskarte verzögert sich weiter. 2016 soll die jetzt erstmal offiziell mit den normalen Diensten starten. Ja. Geplant war erstmal, geplant war eigentlich 2006, ne? Aber erst massive technische Probleme, dann datenschutzrechtliche Bedenken. Dann haben die Ärzte nicht so mitgemacht, die Patienten wollen auch nicht so richtig mitmachen, weil was da alles an Daten gespeichert wird, gerade jetzt im Hinblick auf diese ganze Spionageaffären, da muss man sich schon am Kopf kratzen, warum sowas überhaupt noch eingeführt wird. Am besten wäre es, ganz ehrlich, zurück zu Bleistift und Papier, ja? Weil das ist einfach so nicht mehr tragbar. Der Chaos Computer Club hat ja auch schon eindrucksvoll gezeigt, wie man solche Gesundheitskarten auslesen kann. Ja, also das ist alles schon über die Theorie hinweg. Bisher werden, und das sagt eigentlich schon alles, für die Sicherheit auf den auf der Karte ein 3DES-Schlüssel verwendet. Ja, und wenn ihr jetzt mal, wenn ihr denkt, Moment mal, was war denn das? Das kenne ich doch. 3DES, war das nicht mal irgendwas aus der Vergangenheit? Genau, Triple DES, DES, das schon längst geknackte Verschlüsselungsverfahren, ja, und 3DES ist zwar ein bisschen, Triple DES ist zwar ein bisschen besser, ja, aber trotz der Schlüssellänge von 168 Bit hat das eben dann, also zumindest mal die theoretische, die effektive Schlüssellänge liegt nur bei 112 Bit, ja, hat es dann eben kaum eine nennenswerte Sicherheitsmechanik. Es gibt einige Angriffe auf die Triple DES Schlüssel, das muss man ganz klar sagen, und ja, deswegen ist es eigentlich, gilt es eigentlich als nicht mehr wirklich sicher und definitiv nicht zukunftssicher. Ja. Das AES-Verfahren ist ungleich sicherer, und das soll dann auch irgendwann dann genutzt werden. Ja, die zweite Kartengeneration soll dann genutzt werden. Ja, in wie vielen Jahren wird die dann kommen? Ja? 2017 soll es nämlich dann soweit sein. Dann soll die Nutzung von den Triple DES-Schlüsseln auslaufen, oder die Vorgaben, und dann müssten eben AES-Schlüssel verwendet werden auf diesen Karten. Warum man sowas überhaupt noch mit Triple DES macht, ist mir unbegreiflich, ja, unfassbar. Aber das ist immer wieder typisch für sowas. Man setzt halbfertige Sachen in die Welt, versucht es zur Pflicht zu machen, verheddert sich in Widersprüche, macht alles schlechter, als es vorher war, die Kosten steigen ins Unermessliche, die Leute sind nicht überzeugt, dann werden sie gezwungen, und das ist einfach nicht so korrekt. Ja. Und ich habe immer noch meine alte Karte, übrigens meine alte Krankenkassenkarte, heißt es bei mir noch. Ja. Gesundheitskarte ist ja ein Witz. Und die wird auch noch überall akzeptiert. Ja, kein Problem. Also die Panikmache, was da probiert wurde von den Krankenkassen, war ein Schuss in den Ofen. Die funktioniert also immer noch. Und die wird auch so lange genutzt werden, bis sie abgelaufen ist. Und dann werde ich mich mit der Krankenkasse auseinandersetzen, ja, was man denn da tun kann. Ja, denn so einfach akzeptieren werde ich das nicht, definitiv. Und wenn ich immer beim Arzt nach einer Arztbehandlung dann eben ein Schreiben von der Krankenkasse anfordern muss, das per Hand ausfüllen und dann einreichen selbst. Ja, mir egal. Torvalds kritisiert den GCC-Compiler 4.9 scharf. Meiner Meinung nach zu scharf. Ich bin ja immer gern auf Linus Torvalds Seite, ja. Mein Lieblingsbetriebssystemhersteller, nein, Entwickler, nein, Erfinder, ja, genau, nein, Kernel-Erfinder, ja, ja, Nublas Linux, natürlich das Betriebssystem meiner Wahl, ganz klar. Und natürlich könnt ihr dann vorstellen, dass ich eben Torvalds doch wohlgesonnen bin. Nur manchmal lehnt er sich ein bisschen weit aus dem Fenster. Auch wenn ich das auch durchaus mal gerne sehe. Zum Beispiel das mit Nvidia war köstlich, ja, der Stinkefinger. Und auch korrekt meiner Meinung nach. Aber diese Kritik an GNU, an diesem GCC-Compiler, also GNU-Compiler, GNU-C-Compiler nennt sich das eigentlich, ja, ist schon heftig. Es geht dabei um die Compiler Collection eben 4.9. Da hat er eben wirklich massive massive Aussagen getroffen, wie zum Beispiel kompletter Mist oder unreparierbar kaputt. Ja, und eine Warnung, die Finger von dieser Collection zu lassen. Ja, das ist ziemlich übel. Ich bin sicher, da hat auch noch der gute Richard Stallman Wörtchen mitzureden. Ja. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese harsche Kritik ungewöhnlich ist. Weil das ist eigentlich gerade in der Szene, wo Linus Torvalds herkommt, so in der Form wohl nicht ganz so üblich. Im Gegenteil, man schreibt seine Patches, reicht die ein, wenn etwas seiner Meinung nach beschissen ist, ja, reicht die Patches ein und verbessert somit diese Software. Darauf basiert Open Source. Ja, darauf basiert freie Software. Wenn man mit etwas nicht zufrieden ist, dann moniert man das, schreibt, wenn man denn dazu fähig ist, und Linus Torvalds ist dazu fähig, entsprechende Korrekturen, reicht die ein und alles ist gut. Ja, dann hat man die Software verbessert und das Ding funktioniert. Ja. So hat er das auch gemacht. Bei der Version 4.5 beispielsweise, da wurde auch einiges geschickt. Nach Muren natürlich, aber das ist ja dann okay, ja. Nur jetzt hier, diese Kritik ist eigentlich unkonstruktiv und ja, ich sag mal, so eine Art von Kritik in dieser Form, ohne Patches oder Lösungen, die im Hintergrund dann aufgezeigt werden, die würden in jedem freie Software-Forum, wenn nicht gerade der Name Torvalds vorne dran steht, bei so einer Nachricht, dann als Forentroll gelöscht werden und der Nutzer gesperrt werden. Ja, so sieht es aus. Also das ist unflätig, ja, was der macht. Das ist einfach nicht korrekt. Und da muss ich auch an Linus Torvalds auch mal eine Kritik loswerden. So geht's nicht. Benimm dich nicht wie ein Arschloch. Ja, sondern helf die Software gut zu machen. Ja. Das ist. Wenn du der Meinung bist, dass GCC Schrott ist, ja, dann verbessere es. Allerdings, und da kann man dann eben auch wieder, da muss man aufpassen, das kann natürlich auch hier sein, hat das was damit zu tun mit diesem C-Compiler, der eben von Clang, LLVM, eben hier, naja, sag ich mal, wie soll ich denn das jetzt ausdrücken, ne? Als Konkurrenzprojekt hochgezogen wurde. Ja? Der steht nämlich von freien Softwareorganisationen oft und auch von Richard Stallman hart in der Kritik, weil die eben damit mit diesem System, das nicht richtige freie Software ist, unter Umständen die freie Software-Szene unterwandern und damit auch sehr bedenklichen Einfluss haben darauf. Und deswegen lehnt eben zum Beispiel Stallman Clang also komplett ab, ja, diese Sache. Und es geht da um verschiedene Sachen, ja, wo eben Clang da nicht mit einverstanden ist, ne? Oder beziehungsweise eben, wo man eben nicht mit einverstanden war und das eben dann mit diesem Konkurrenzprojekt versucht hat, jetzt dagegen zu steuern. Und jetzt kommt eben Torvalds Kritik an dem GCC-Compiler und da ist schon die Frage, wie sieht denn das aus? Ja, hat da vielleicht, soll das vielleicht eine Werbung sein für Clang LLVM? Ich weiß ja nicht. Also das wäre schäbig. Das wäre wirklich schäbig. Und ich kann nur aufrufen, dem GNU-C-Compiler treu zu bleiben. Ein nicht freier Compiler zu benutzen für freie Software, das entspricht nicht der Vorstellung von freier Software und das würde auch ein sehr, sehr schandhaftes Bild für diese Szene dann zeichnen. Gut, dann komme ich mal zu den schönen Sachen im Leben, nämlich zum Spielen. Ja, haha, genau. Eine interessante Nachricht kam ja da in die Medien von Crytek oder über Crytek, dass es Crytek also ziemlich schlecht gehen würde und dass sie kurz vor Bankrott stehen würde. Crytek hat es aber jetzt in einem offiziellen Statement abgeschmettert. Crytek geht's gut, ja. Und es ist eventuelle Finanzprobleme sind also gelöst, ja, kein Thema. Es geht weiter mit Crytek. Es wird im Unternehmen gibt es einen Umbruch allerdings auch, ja. Das bedeutet, dass in Zukunft eben nicht mehr so viele Verkaufsprodukte als in den Regalen stehen sollen. Crytek ist ja bekannt durch zum Beispiel Crysis, ja. Und dafür aber eben mehr im Online-Bereich aktiv werden. Deswegen soll hier ein Online-Game-Service quasi angeboten werden. Und als Online-Publisher möchte sich eben Crytek hier auch etablieren. Und zwar ist das hier auf den Kommentaren bei Giga hart natürlich unter Beschuss, weil man denkt da wirklich an ja jetzt hier die kleinen Flash-Spielchen auf den Handys. Ne? Muss nicht unbedingt sein. Online-Publisher beziehungsweise eben diese Online-Game-Service, das kann auch durchaus nach wie vor dann Desktop-Games, gute Desktop-Games beinhalten, so wie man es von Crytek gewohnt ist, immer wieder neue Standards setzen in Grafik, in Qualität von den ganzen Sachen. Da hat das deutsche Studio eben immer wieder überzeugt, Crytek, und da das wäre natürlich schade, wenn die dann jetzt so Flash-Spiele, Klitsche werden würden. Aber man darf auch nicht vergessen, dass eben alleine mit dem Desktop-Computer-Bereich nicht mehr viel zu gewinnen ist. Und deswegen muss es auch ein Umdenken geben. Man hat ja dann durchaus eben als Online-Publisher und Online-Game-Service, das kann eben auch heißen, dass zum Beispiel auch wie EA Soft, ja, die auch ihre Spiele online zum Download anbieten, ja, dass es dann eben auch machbar ist. Also man muss nicht mehr in den Laden gehen, muss sich Battlefield 4 holen, sondern man kann das kaufen auf der Website und kann das herunterladen, installieren und fertig. Ja, dann hat man das Spiel. Und auch das ist ja ein Teil vom Online-Publishing, vom Online-Game-Service. Und ich denke, dass da auch nach wie vor ein Schwerpunkt liegen wird bei Crytek. Aber man darf nicht vergessen, man darf nicht geschockt sein, wenn Crytek mal dann auf einmal ein Handyspiel rausbringt oder mehr Handyspiele rausbringt. Ja, warum denn nicht? Fakt ist, der Markt auf dem Desktop für Spiele ist massiv rückläufig. Der Markt auf Konsolen für Spiele ist stark rückläufig. Es werden dieses Jahr einige Probleme geben. Mal sehen, ob Nintendo 2015 noch übersteht. Mal sehen, wie es mit Sony aussieht. Mal sehen, wie es mit Microsoft aussieht. Ob eine Xbox ja, Two oder wie auch immer die dann heißen wird, überhaupt noch jemals rauskommt. Ja. Da muss man natürlich noch warten. Aber wir sehen, wo die starken Zuwächse sind. Und das ist im mobilen Bereich, Handy, Tablet. Da werden momentan jede Menge Kohle wird da verdient, ja, und das darf man nicht vergessen. Es gibt viele Softwarefirmen, die untergegangen sind, weil sie die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannt haben. Ja. Und wenn Crytek jetzt frühzeitig eben hier seine interne Strategie umstellt zu einem etwas, sag ich mal, zukunftssicheren System, dann ist es doch eher gut. Ich bin überzeugt davon, dass es weiterhin noch hochqualitative Desktop-Computer-Games geben wird, aber dass Crytek auch Geld verdienen muss mit den Boom-Branchen, die eben jetzt momentan überall aus dem Boden schießen. Ich selbst, ja, bin da eher skeptisch gegenüber, aber ich wurde in der Vergangenheit eines Besseren belehrt. Ich hätte nie gedacht, dass Gaming auf Smartphones und auf Tablets jemals einen großen Nutzen hätten. Da habe ich aber, ganz selten ist es bei mir wirklich, ja, Tatsache, habe ich aber voll daneben gelegen, ja, und muss eingestehen, dass eben heutzutage kaum noch jemand daran denkt, sich eine mobile Spielekonsole zu kaufen und immer weniger auch eine Konsole daheim an TV anschließen und schon gar nicht mehr denken an Computergame. Das machen nur noch die wirklichen Hardcore-Zocker. Nur, ob man damit auf Dauer leben kann als Softwarefirma, das ist wirklich die Frage. Ja, dann vielleicht eher als so Firma wie Nvidia, wo noch Grafikkarten herstellt, aber selbst die haben mittlerweile ein Hauptaugenmerk gerichtet auf, dann dürft ihr raten, ja, mobile Grafikchips und Prozessoren. So sieht es aus. Humble Bundle, ja, meine Lieblingssoftware-Verkaufsplattform, wenn man so will, haben wieder was super Tolles im Angebot, und zwar das Humble Square Enix Bundle. Ja, und wie immer, man kann so viel zahlen, wie man möchte, und kriegt dann erstmal Thief Gold, Daikatana, Mini Ninjas ist übrigens wirklich sehr, sehr cool. Anachronox, Hitman Codename 47 und Hitman 2 Silent Assassin. Ja, ihr habt richtig gehört, all diese Games für so viel ihr zahlen wollt. 1 Euro, kein Problem. Ja, seid fair, zahlt ein bisschen mehr, 10 Euro, super. Wenn ihr 10 Euro zahlt, genauer gesagt, wenn ihr mehr als 8,53 € zahlt, dann bekommt ihr sogar noch dazu, haltet euch fest, Deus Ex Invisible War, Deus Ex The Fall, Hitman Absolution, Nosgoth Veteran Pack, Battle Stations Midway und noch einige Games, die aber noch nicht feststehen. Das wird noch eine Überraschung. Ja. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, also Wahnsinn, war das? Da muss ich doch mehr zahlen. Das gibt's doch nicht. Ich zahle 15 Euro, mindestens. Wenn ihr das sagt, wenn ihr 15 Euro zahlt, dann bekommt ihr noch was dazu. Nämlich Deus Ex Human Revolution Director's Cut, Just Cause 2, Lara Croft and the Guardian of Light, sehr geniales Game, und Deus Ex Game of the Year Edition, das Original Deus Ex, ja, hammerhart, ja, schon alleine deswegen werde ich mir das Band kaufen, weil ich das nochmal spielen muss. Ich habe noch eine Version für Mac, das ist natürlich schon mal auf meinem System nicht mehr lauffähig, und deswegen, da habe ich mich schon wirklich geärgert drüber, weil das ist so ein geniales Spiel. Und dann werde ich mir nur allein wegen dem Spiel würde ich es schon holen. Ja. Und dann natürlich Kane and Lynch 2, Dog Days, ist auch noch dabei. Also, und das für 15 Euro. Das ist eigentlich schon ein Verbrechen. Ja. Eigentlich schon ein Verbrechen. Ihr könnt nämlich auch da gerne mehr zahlen dafür. Ja. Und wenn ihr fair seid, macht ihr das auch. Aber ihr müsst nicht. Und das ist sowas von cool, Leute. Wenn ihr also keine Kohle habt und trotzdem die geilen Games wollt, dann könnt ihr das machen. Und für jede Preisklasse ist da dann genug drin, ja, also wenig Geld, 8 für 8,53, ein Haufen Spiele noch dazu zusätzlich und dann eben für 15 Euro noch diese anderen Games. Also Games bis zum Abwinken, das ist doch der Hammer. Entsprechend gut läuft es hier auch schon offenbar. Momentan sind es schon 1,2 Millionen Dollar eingegangen bei den Leuten, bei den Machern hier, und einige Leute sind auch wirklich sehr, sehr spendabel, muss man wirklich sagen. Das sind auch Organisationen dabei natürlich, ja, aber auch anonyme Käufer. Hier rebelfuture.com hat zum Beispiel 333 Dollar für das Bundle ausgegeben, ja. Und hier zum Beispiel Anonymous hat, also irgendein anonymer Benutzer hat zum Beispiel 202 Dollar dafür ausgegeben. Ja, also es sind doch auch schon einige dabei, die eben dann 100 Dollar gezahlt haben. Muss man aber nicht, jeder so, wie er das möchte. Ein Teil von dem Erlös, das könnt ihr auch festlegen, welcher Teil geht dann eben an eine gemeinnützige Organisation, an Humble Bundle und an Square Enix. Da könnt ihr dann eben einstellen, wie viel jeder davon bekommen soll. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ein Riesenlob an Square Enix, dass sich die Firma an einem solchen Bundle überhaupt beteiligt. Richtig genial. Wahnsinn. Super sympathisch. Tja. Und am Anfang hatte ich ja schon kritisiert, ja, Regierung und Internet. Spanien dreht durch, ja. Also, da fällt mir eigentlich nur wieder eins an. South Park. Ich habe das entsprechend verlinkt. Regierungen und das Internet. Ich glaube, so ist es wirklich. Ja, also, ich glaube, South Park hat hier nicht nur Spaß gemacht, sondern ich glaube, das ist wirklich passiert. Ja, das ist ein Tatsachenbericht. Meiner Meinung nach. Also, es muss so sein. Ansonsten kann ich mir solch ein Mist, den es momentan gibt mit Regierung und Internet, eigentlich nicht mehr erklären. Aber vielleicht hilft's ja, wenn man so digital Kontakt aufnimmt mit dem Internet, ja, mit dem Neuland. Gut, Leute, das war's für heute vom... Hey, das reimt sich. Ist mir das schon vor ein paar hundert Folgen aufgefallen. Ja. Das war's aber für heute trotzdem, auch wenn es reimt. Von der Rios Wochensicht, ja. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, nur her damit. Rios Wochensicht bei Google Plus eingeben und schon findet ihr die Seite twitter@rio. Könnt ihr mich auch erreichen. Oder ihr schreibt eine Mail rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com. GBG-Key findet ihr auf der Seite zusammen mit den ganzen Links und Informationen zu den Themen, auch eben das wunderbare Video, ja, beziehungsweise Link zu dem Video. Die Seite findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Wochensicht.thenetcast.com. Zur Mail. Ich krieg in letzter Zeit öfters Mail, die verschlüsselt sind. Das ist super toll. Vielen Dank. Das ist richtig gut. Und es freut mich auch, dass die Verschlüsselung da wunderbar klappt. Schickt aber euren Public Key bitte mit, wenn ihr haben wollt, dass ich antworte, weil ansonsten kann ich euch nur ziemlich wenig und kurz antworten, weil ich möchte ja nicht das, was ihr verschlüsselt mir geschickt habt, dann wieder hier, sag ich mal, rausposaunen, ja, und dann wäre das nämlich ganz, ganz schlecht, ja. Also, wie gesagt, schickt mal sowas mit und dann genau. Jo, also, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, ja, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!